einen wunderschönen guten Abend bei Sachzwang FM. Heute haben wir eine ganz feine thematische Sendung zum Thema Religion und ihre Kritik. Mit einem sehr lesens- und vor allem hörenswerten Essay von Lars Quadfasel. Gottes Spektakel zur Metakritik von Religion und Religionskritik. Im ersten Teil geht es um Aspekte des ungeglaubten Glaubens, der heilige Schein des Kapitals. Und in der zweiten Stunde ist der zweite Teil des Essays betitelt Liquidation Gottes, Rettung der Theologie. Lehrreiche 2 Stunden. Kritik der Religion, stellt Karl Marx in einer berühmten Passage fest, ist die Voraussetzung aller Kritik. Voraussetzung ist dabei ebenso als Bedingung wie als Ausgangspunkt zu verstehen, als etwas, ohne das es nicht geht, über das aber zugleich auch hinauszukommen ist, weil eben der geschichtliche Zustand selber wesentlich über seine religiöse Verklärung hinaus ist. Was aber, wenn die Heiligengestalt der menschlichen Selbstentfremdung, wie von Marx prognostiziert, zwar gänzlich entlarvt und entzaubert ist und dennoch nicht weichen will? Die paradoxe Situation, welcher die Kritikerin heute gegenübersteht, besteht darin, dass Religion ihr urtümlichstes Versprechen an sich selber verwirklicht hat, das vom Leben nach dem Tode. Widerlegt, erledigt und entmachtet, hat sie sich mit ihrem Sturz nicht bloß arrangiert, sondern daraus neue Kraft geschöpft. Das gilt zuvörderst für ihre christlichen Spielarten. Von Herrn über Könige und Kaiser sind sie zum Hilfsinstitut für Seelenhygiene herabgestürzt. Ihr Monopol über Lebensführung und Weltdeutung ist ihr Stück für Stück von Aufklärung und Wissenschaft, von Standesamt und Pro Familia, von Kapital, Staat und Kulturindustrie entrissen worden. Ihre Dome und Kathedralen fungieren hauptsächlich als Touristenattraktionen, ihre Prediger als Showmaster und ihr Papst als österlicher Gruß August. In die Kirche geht man zu Weihnachten, weil es so gemütlich ist, und zur Firmung oder Konfirmation, weil es so einträglich ist. Und gebetet wird am inbrünstigsten im Fußballstadion. Aber die Una Ecclesia und ihre protestantischen Ableger fühlen sich pudelwohl in ihrer Existenz als sentimental mitgeschlepptes Relikt aus frommen Tagen. Gerade im säkulärsten Staat der Welt, den USA, mit ihrer konstitutiven Trennung von Staat und Religion, boomt das Glaubensgeschäft, das nicht erst seit der Präsidentschaft des Reborn Christian George W. Bush seine rasant wachsende politische wie ökonomische Macht unter Beweis stellt. Gegen die Christian Values, deren ebenso bizarre wie barbarische Konsequenzen sich regelmäßig anhand der Kreuzzüge gegen Abtreibung, Sexualaufklärung, Schwulenemanzipation und Evolutionstheorie studieren lassen, sind kaum Wahlen zu gewinnen. Und die Hoffnung, sie mögen sich durch ihre subalternen Vertreter irgendwann einmal desavouieren, blamiert sich beständig an jenen evangelikalen Predigern, die beim Fremdgehen ertappt, von ihrer Gemeinde nur umso fanatischer durch Spenden und Gebete gestützt werden. Kein Grund jedoch, mit Hohn und Spott auf die Scheinheiligen von Übersee zu reagieren. Erst recht nicht in einem Land wie Deutschland, das noch jedes bürgerliche Mindestmaß an Säkularisierung unterschreitet. Über den Skandal, dass der Staat von alters her den Kirchen nicht nur den Religionsunterricht und den Löwenanteil der sozialen Dienstleistungen überlässt, sondern zu allem Überfluss auch noch die Vereinsbeiträge eintreibt, erregen sich von denen, die herablassend über die puritanischen Amis herziehen, die allerwenigsten. Und während in den USA die evangelikalen Gotteskrieger immer auch mit leidenschaftlichem Widerstand konfrontiert werden, finden hierzulande im Herzen der Friede-Freude-Eierkuchen-Volksgemeinschaft die Pfaffen über alle Parteigrenzen hinweg offene Aufnahme. Es waren schließlich die hiesigen Linken und Alternativen, die um des lieben Friedens willen christliche Rituale, Ringelpiez und Klampfenlieder aus der mittelalterlichen Versenkung holten. Die Quittung wird ihnen nun präsentiert, seit Jugendliche nicht mehr zu Rock gegen Rechts, sondern zum Kirchentag strömen und Infostände in der Uni nicht mehr soziale Missstände anprangern, sondern vorehelichen Geschlechtsverkehr. Seit der Tod einen senilen polnischen Antikommunisten zum hysterisch betrauerten Sieger im Lady Di-Ähnlichkeitswettbewerb machte und als Folge dieses Ereignisses wir nach Fußball- und Aufarbeitungsweltmeister auch noch Papst geworden sind. Das mag im Vergleich zu Attentaten auf Abtreibungsärzte vergleichsweise harmlos erscheinen. Nur ist Dubiosität, wie die Geschichte aller überdrehten Massenbewegungen zeigt, selten ein Entwarnungsgrund. Spätestens seit die islamische Glaubensoffensive Europa erreicht hat, spüren auch die Kulte der Eingeborenen wieder Oberwasser. Dass Frauen unter den Schleier gezwungen werden können und Mädchen unter die häusliche Knute, dass die Scharia in Eigenregie angewandt und zum Segen Allahs gedroht, gefoltert und gemordet werden darf, ohne dass der Mehrheit viel anderes einfiele, als die Toleranz und die Friedensliebe des wahren Islam zu beschwören. Das hat auch die Christen endlich wieder dreister gemacht. Als der iranische Diktator Khomeini seinen Mordaufruf gegen Salman Rushdie verkündete, brachten der Vatikan, der Erzbischof von Canterbury und der israelische Oberrabbiner ihr Mitgefühl zum Ausdruck mit dem Ayatollah. Nach jedem inszenierten Aufruhr, jeder Straßenschlacht und jeder angedrohten Vergeltung wegen anti-islamischer Reden, Schriften oder Karikaturen folgt das immer gleiche Schauspiel. Katholiken und Protestanten, Mono- und Atheisten, Liberale und Linke stehen Hand in Hand und warnen davor, die religiösen Gefühle der Muslime zu beleidigen. Und es war immerhin der Justizminister der vorbildlich säkularen Niederlande, der nach dem Filmemord an Theo van Gogh die Wiedereinführung des Blasphemieparagraphen im Strafgesetzbuch forderte. Schon Marx hat sich in seiner Schrift zur Judenfrage mit der Tatsache auseinanderzusetzen gehabt, dass die Mutation der Religion zur Privatsache, deren Lebensfrische nicht im mindesten Abbruch zu tun schien. Er begriff daher die Privatisierung des Gotteswesens, deren Reinform er in den USA mit ihrer Zersplitterung in unzählige konkurrierende Sekten vorfand, als untrügliches Anzeichen für die Unzulänglichkeit der rein politischen Emanzipation. Wie sich in der Religion das Gattungswesen nur imaginär, nur als jenseitige Chimäre konstituiert, wird es auch durch den säkularen, das heißt bürgerlichen Staat, nur abstrakt verwirklicht, nämlich getrennt vom und im Gegensatz zum wirklichen materiellen Alltag. Der Bürger, der sich als Staatsbürger von seiner religiösen Beschränkung emanzipiert, emanzipiert sich mit anderen Worten in einer selbst nur besonderen, beschränkten, nämlich idealen Gestalt, während er in seiner profanen, privaten Existenzform seine Allgemeinheit negiert. Er gerade dort also, wo er sich selbst am nächsten ist, in der Entfremdung befangen bleibt. Die Religion, resümiert Marx, gilt uns nicht mehr als der Grund, sondern nur noch als das Phänomen der weltlichen Beschränktheit. Sie ist nur noch das abstrakte Bekenntnis der besonderen Verkehrtheit, der Privatschrulle, der Willkür. Zu ergänzen wäre freilich, dass Religion die Spaltung des Gemeinwesens in Staat und Gesellschaft, des Menschen in Citoyen und Bourgeois, nicht nur ausdrückt, sondern auch internalisiert. Ins Schattenreich des Privaten verstoßen, regeneriert der Glauben sich in dessen Schutz. Alles Wesentlichen seiner Substantialität und Allgemeinverbindlichkeit beraubt, gewinnt er erst seine zukunftsträchtige Gestalt. Als Bekenntnis zur Willkür kann Religion es gar nicht willkürlich bei der Privatschrulle belassen. Denn gerade als Privatschrulle ist sie öffentlich von Belang. Nicht bloß in dem Sinne, dass sie im Eldorado der bürgerlichen Existenz dem sinnstiftenden Markt als Spatenführer in Sachen Daseinskohärenz und karitative Betüdelung Triumphe feiert. Die geistige Rundumbetreuung, nach der die Bürger immer dann verlangen, wenn es ihnen besonders wohlig zumute sein soll oder besonders unwohl zumute ist, die religiöse Deutungshoheit über Einsamkeit, Krankheit, Tod und Trauer, wie über Hochzeiten und Feiertage, verleiht dem Glauben den Glanz der besonderen, weil besonders intimen Momente. Als Wellness-Religion, die erbauliche Moralvorstellungen für jedermann verbreitet und Seelenbalsam in Krisenzeiten parat hält, profitiert das Christentum, wie auch sein weniger weichgespülter Vetter, der Islam, von dem Tabu, dass derlei private Sinnstiftungsangelegenheiten niemand Fremden etwas angehen, um dann, derart gegen jede Kritik immunisiert, zum Angriff übergehen zu können. In seiner klugen Studie zur Renaissance der Gotteslästerung weist der Kulturanthropologe Jean-Pierre Wils auf den Wandel hin, den dieses Delikt in der Moderne erfahren hat. Während in voraufklärerischen Zeiten Gott selber als der durch Blasphemie Erzürnte galt, wird diese heute vielmehr als Angriff auf die Identität der Gläubigen begriffen, denen der öffentlich inszenierte Unglauben im wahrsten Sinne des Wortes zu nahe tritt. Gerade die stimmungsvolle Innigkeit des Krippenspiels oder der Friedenspredigt, der Ramadan-Zeremonie oder der Dalai-Lama-Rede, bei der auch manch Heidenkind und manche Agnostikerin gerne die Seele baumeln lässt, erinnert, wenn durch kalte Vernunft und grausame Spottlust gestört daran, was Wills prägnant auf die Formel bringt: Gott ist nicht gemütlich. Wie die Dämonisierung der Religion, ihre Verniedlichung, deren Kritiker erst zu gefühllosen Unmenschen stempelt, so wendet sie noch jede Depravation zu ihrem Segen. Als Ausgehöhlte, die keine Ansprüche stellt als Armut im Geiste und regelmäßige Kirchensteuer, steht sie so recht für alle offen. Niemand muss sich in komplizierten scholastischen Fragen auskennen oder gar die Verrenkungen der Trinitätslehre verstehen. Keiner braucht irgendwelche Psalmen auswendig zu können oder auch nur das Vaterunser. Die Pfaffen, welch herrliches Gefühl, reißen sich auch so um einen. 3/4 aller amerikanischen Christen, referiert Richard Dawkins, eine Umfrage aus den goldenen 50er Jahren, kannten keinen Propheten des Alten Testaments und weniger als ein Drittel wussten, wer die Bergpredigt gehalten hat. Es reichte schließlich und reicht heute in postmodernen Zeiten erst recht, zu wissen, wo der Feind steht. Bei den Schwulen und Lesben, den minderjährigen Müttern und den gottlosen Liberalen. Prinzipien, Gebote, der Zwang zum geistigen Nachvollzug können dabei nur in die Quere kommen. Erst die entkernte Religion, die nichts zu sagen hat, befriedigt das Bedürfnis nach Autorität sans phrase. In Ländern wie den USA, die aus konstitutionellen Gründen keinen völkischen Mythos anzubieten haben, erfüllt sie allein wahrscheinlich die faschistischen Bedürfnisse irrationalisierter Massen. Ein Grund mehr für den spezifischen US-Erfolg des evangelikalen Wahns. Ein Grund weniger, sich im ethnisch parzellierten Europa erhaben zu fühlen. Natürlich ist die Macht, die daraus für die institutionalisierten Gottesverwalter erwächst, immer auch Schein. Ihr Spielraum ist so groß wie das Kapital, das sich Selbstverklärung genug ist, es zulässt. Wo in früheren Zeiten es der Pfaffen bedurfte, mit dem Geschwätz von der Gottgegebenheit der Obrigkeit die Subalternen an die Kandare zu nehmen, demonstriert die abstrakte Herrschaft ihre Unantastbarkeit ganz von alleine, durch ihre schiere, ebenso ungreifbare wie unvermeidliche Existenz. So hat Gott ihr vor der Hand wenig zu bieten. Wo substanzielle Interessen, etwa der Stammzellenforschung, berührt sind, wird der Glaube, verbrämt höchstens durch einige ehrenvolle Rückzugsgefechte, in seine Schranken verwiesen. Gerade die Tatsache aber, dass es bei den religiös hegemonialisierten Themen eigentlich um nichts geht, prädestiniert Religion zum Schibbolett, zum Heerzeichen derjenigen, die, ob aus Fatalismus oder aus Kalkül, mit dem, was Menschen möglich wäre, Pracht, Ruhe und Lust, nicht einmal mehr in ihrer armseligen und amputierten bürgerlichen Wirklichkeit konfrontiert werden möchten. Unterdrückung, die nichts einbringt, ist in der Krise das, was man sich einfach leisten können muss. Dass in einem Land, das keine allgemeine Krankenversicherung kennt und von einer Finanzkrise in die nächste schlittert, Fragen der Schwulenehe und der Enthaltsamkeitspropaganda Wahlen zu entscheiden vermögen, während selbst die in die Ghettos gepferchten statt zum Aufstand, zum Gottesdienst oder in die Nation of Islam strömen, zeigt den Stellenwert an, den die Versprechen auf Vernunft und Freiheit noch genießen. Das gilt erst recht für die islamisierten Landstriche des Nahen Ostens, für Gaza etwa, oder die libanesischen Flüchtlingslager, in denen die Darbenden all ihre Kraft jenen bösen alten Männern unterstellen, deren heiliger Krieg gegen Zionisten, Kreuzzügler und Sittenverfall ihnen das Elend nur verewigen kann. Es gilt aber auch für Deutsch-Europa, wo die Ausgegrenzten der Vorstädte statt auf Unterstützung auf Islamunterricht rechnen können, ohne sich verschaukelt zu fühlen. Während die von Pleitewellen und Börsencrashs gebeutelte und hysterisierte Mittelschicht konfessionsübergreifend in jedem Scharlatan, der einen direkten Draht zu Gott beansprucht, ihren neuen Sinnstifter erblickt. Gleich, ob es sich um einen bayerischen Ex-HJ-Jungen handelt oder um einen entthronten mittelasiatischen Feudalherrn. Über den Fanatismus der anderen wähnt man sich hierzulande erhaben durch die Bereitschaft, alles gleichermaßen zur Glaubens- und ergo zur Geschmackssache zu erklären. Alles geht. Ob Gottes- oder Wissenschaftsgläubigkeit, beides ist, so lautet die weit verbreitete Meinung, gleichermaßen zu respektieren und vor der dogmatischen Engstirnigkeit eines verstaubten Wahrheitsbegriffs in Schutz zu nehmen. Mit diesem Argument hat die hessische Kultusministerin die Behandlung des Kreationismus im Biologieunterricht vorschlagen können. Und statt ausgelacht zu werden, stieß ihr Vorstoß auf breites Verständnis. Wenn Religion einmal die Hinnahme des irdischen Jammertals durch den Ausblick aufs himmlische Paradies betrieb, so heute durch die Absage ans bessere Leben überhaupt. Einmal demontiert durch die Versprechen der Aufklärung, bedeutet die Rückkehr zu jener den Verrat an dieser. Seufzer der bedrängten Kreatur, wie Marx sie nannte, kann Religion nur so lange sein, solange die Menschen sich anders nicht auszudrücken wissen. Wieder besseren Wissens beschworen, wandelt sie sich jedoch zum Rülpser der Verachtung. Verkündet sie nicht die Hoffnung aufs Jenseits, sondern die allumfassende Hoffnungslosigkeit. Das also, was sie selber in ihren besseren Tagen unter die Todsünden rechnete. Dass Religion etwas durchaus anderes bedeutet als noch vor 1000 oder auch 100 Jahren, das bestätigt auch der Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani in seinem Buch über die heiligen Rebellen wider Gott. Wenn auch unfreiwillig, nämlich im Versuch, das genaue Gegenteil zu beweisen. Marxens Satz zitierend, das religiöse Elend sei gleichermaßen Ausdruck des wirklichen Elends wie die Protestation dagegen, fährt er fort. Marx definierte das Elend sozial und war überzeugt, dass die Revolution es beseitigen könne. Versteht man das Elend existenziell und verliert die Hoffnung, es aufheben zu können, schon weil Tod und Leiden unabwendbar scheinen, verwandelt sich die Kritik an der Religion in ihre Beschreibung. Und genau so beschreibt er dann auch die Religion. Als etwas, was Leiden ertragen lässt, was Sterben hilft. Und sei es dadurch, dass sie den Leidenden, wie den Protagonisten seines Buchs, einen Adressaten ihrer Klage liefert. Der Glaube, so unabwendbar wie der Tod. Das klingt fast schon entwaffnend einsichtig. nur übersieht es, dass selbst der Tod, wenn schon nicht aufhebbar, dann doch auch nicht unwandelbar ist. Als Urbild all dessen, was Menschen trostbedürftig macht, fungierte er in vorbürgerlichen Epochen. Denn unter den Bedingungen eines kaum entwickelten Mehrprodukts erscheint noch das, was Menschen einander antun, als gleichsam unverrückbares Schicksal. Die Not selber als so naturnotwendiger Bestandteil dieser Welt, dass Hoffnung nur auf die nächste zu richten ist. Im Kapitalismus aber verhält es sich genau umgekehrt. Ist die Erfahrung leiblichen Schmerzes dem gesellschaftlich Verursachten nachgebildet? Was sterben heißt, erfährt der Bürger, der weiß, dass keiner mehr hungern müsste, an den Leichenbergen von Äthiopien und Uganda, von Auschwitz und Bergen-Belsen. Es heißt, durchs Raster der Herrschaft zu fallen und als menschlicher Abfall zu krepieren. Es ist am Tod nie allein der Tod zu fürchten, sondern vor allem die Tatsache, dass er unter den herrschenden Verhältnissen nur den logischen Schlusspunkt unter ein ungelebtes Leben setzt. Dass die Apparate, die einen beim Dahinsiechen ans Krankenbett fesseln, nur das letzte Kettenglied aus Abhängigkeit und Ohnmacht bilden. Dass man selber einmal so spurlos aus der Welt verschwinden könnte, wie einst die namenlosen Opfer der Vernichtungslager, die von den Volksgenossen nicht betrauert und nicht vermisst wurden. Möglicherweise erklärt das auch, warum nach einer von Dawkins zitierten Studie gläubige Christen mehr und nicht weniger Angst vorm Sterben als Atheisten haben. Weil das Grauen der Welt sie schon zu Lebzeiten daran erinnern muss, dass sie im Jenseits wohl keinen freundlichen alten Herrn mit Bart zu erwarten haben, sondern einen sadistischen Voyeur. Sein mangelndes historisches Sensorium schlägt Navid Kermani dann auch bei der Auswahl seiner Gewährsleute ein Schnippchen. Als Protagonisten der metaphysischen Revolte, als Gläubige, die empört durch das Unrecht und den Jammer der Welt zur Anklage gegen den Schöpfer selber schreiten, präsentiert er neben Hiob, dem schuldlos Verdammten der biblischen Überlieferung, und dem persischen Dichter Attar, der 600 Jahre nach Mohammed in seinen Liedern daran verzweifelt, dass es in der Welt nichts zu hoffen und nichts zu preisen gibt, auch den todkranken Heinrich Heine in seiner Matratzengruft. Hiob, Attar, Heine. Was für ein atemberaubender Brückenschlag, aber was für ein brüchiger auch. Denn während die Hiob-Erzählung und die Lieder Attars die Allmacht und Güte Gottes selbstverständlich voraussetzen, ja diese nachgerade ernster nehmen als Gott selber, um ihn so quasi von Angesicht zur Rede stellen zu können, geht Heine genau umgekehrt vom Zweifel aus. Seinen Weg vom Pantheismus der Aufklärung zurück zu einem personalen, einem zweibeinigten Gott, an den er sich in seinem Leid wenden könne, protokolliert er nicht nur in unerbittlicher Selbstreflexion: Ich liege in großen Schmerzen und fange wieder viel zu beten an, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Noch die direkte Hiob-Referenz, die Labung an fluchenden Gotteslästerungen, bleibt stets ironisches Zitat. Ich werde fast wahnsinnig vor Ärger, Schmerz und Ungeduld. Ich werde den lieben Gott, der so grausam an mir handelt, bei der Tierquälergesellschaft verklagen. Der heinische Glaube, heißt das, erfüllt als explizit moderner exakt den modernen Sinngehalt des Wortes, als Gegensatz zum Wissen. Glaube besagt das, enthält in sich immer schon die Möglichkeit, ebenso gut nicht zu glauben. Nur dadurch, dass Heine diese Tatsache einbekennt und damit auch die unüberbrückbare Differenz zu den Gottesfürchtigen von einst, bewahrt er die Authentizität seines verzweifelten Glaubenswunsches, die all den heutigen Heiligendoubles gerade abgeht. Denn ein Irrtum ist es ja zu glauben, dass all die Anhänger von Robertson und Farrakhan, von Papst Ratzeputz und dem tibetanischen Schmunzelmonster dabei wirklich glaubten. Oder wenn, dann allenfalls daran, dass es sich mit einem Glauben, egal woran, besser leben lasse. Glaube an den Glauben, nennt der Religionsforscher Daniel C. Dennett dies. Adorno spricht einfacher und treffender von ungeglaubtem Glauben. Und das gilt selbst für den Islamismus, der zwar in der arabischen, anatolischen oder persischen Provinz auf einen vergleichsweise größeren Pool traditionellen, durch keinerlei Aufklärung gebrochenen Glaubens zurückzugreifen vermag, seine aggressivsten Kader aber aus der ehemals säkularen, nicht selten westlich gebildeten Mittelschicht rekrutiert. Ihre genuine Gestalt findet diese Pseudoreligiosität, die von Blasphemie kaum zu unterscheiden ist, daher im Konsum des Glaubens der anderen. Was ein gewichtiger Grund ist, warum die derart Gläubigen auf Heilandsverspottung oder Mohammed-Karikaturen nicht mit selbstsicherer Gleichgültigkeit oder gar mit Mitleid für die Heillosen reagieren, sondern mit christlichem Gejammer und dschihadistischem Furor. Es ist ihr eigener Zweifel, der ihnen dagegen übertritt und sie bis ins Mark erschüttert. Dass die Glaubenspromis gleich welcher Konfession, von Mutter Teresa bis zu seiner Heiligkeit dem Dalai Lama, allüberall als Vorbilder propagiert und gepriesen werden, liegt ja beileibe nicht an deren recht überschaubar bleibenden guten Taten oder an deren als Weisheit ausgegebenen Kalendersprüchen. Es beruht auf der Unterstellung, sie verkörperten, was dem Durchschnittsbürger heute abgeht, ein naives Verhältnis zum Heiligen. Sakralisierung ist der Dank der Fans an die, die für einen zu glauben bereit sind. Seine politische Brisanz gewinnt dieses Verhältnis im okzidentalen Islamneid. Die deutsch-europäische Kumpanei mit den apokalyptischen Schlechtern vom Schlage eines Ahmadinejad mag ihren handfesten wirtschaftlichen Unterpfand haben. Und die Imame, die in den migrantischen Communities die Abgrenzung von der gottlosen Mehrheitsgesellschaft, ihren säkularen Gesetzen und emanzipatorischen Errungenschaften predigen, stellen natürlich zugleich einen unersetzlichen Ordnungsfaktor dar. Seltsam zögerlich und unentschlossen aber ist das staatliche Handeln selbst dort, wo vitale Interessen berührt sind, die eigenen Staatsbürger im Ausland und das staatliche Gewaltmonopol im Inland bedroht werden. Und bei allem einfühlsamen Verständnis für Green Pride und dschihadistische Pflichterfüllung, für Reinheitswahn, Schleierzwang und Tugendterror, so steht doch immer fest, dass man als Nicht-Muslim zwar die Feindbilder teilen kann, nie aber die ihnen zugrunde liegende Zielbestimmung. Weder steht das europäische Kalifat auf den politischen Agenden, noch werden Massen vom Wunsch nach der Himmelfahrt ins Jungfrauenbordell ergriffen. Und Konversionen zum Islam bilden selbst unter den autoritärsten Charakteren bislang eher die Ausnahme. Am Bild, das man sich von den fanatisierten Muslimen macht, fasziniert vielmehr, dass sie nicht so sind wie wir. Nicht so dekadent, so angepasst und feige. Dass sie noch wissen, wofür es sich zu sterben lohnt. Wie das Konservendosengelächter in der Comedy dem Zuschauer die Last abnimmt, selber Spaß haben zu müssen, so entlastet der islamische Terror den westlichen Betrachter von dem Zwang, aus seinen eigenen Ressentiments die praktischen Konsequenzen zu ziehen. Er delegiert seine Sehnsucht nach Macht und Unterwerfung, nach Überhöhung der Tat und Entwertung des Geistes, kurz nach einem Leben zum Tode, an die, deren mörderischen Eifer er im Fernsehen vorgeführt bekommt. Er lässt die Gotteskrieger jene antisemitischen, antiamerikanischen und antizivilisatorischen Affekte austragen, die zur Gänze selber auszuschöpfen, dem Wunsch nach reibungslosem Fortkommen im Wege stehen könnten. Es gibt, schrieben Adorno und Horkheimer 1947, keine Antisemiten mehr. Denn noch die barbarischste Überzeugung bleibt doch als Überzeugung an den Zwang zur individuellen Synthesis gekoppelt. Wo die gesellschaftlich vorgestanzten Reaktionen vorherrschen, im Ticket, ist diese Reaktionsform den Individuen zugleich ganz äußerlich. Dass in den Metropolen mit dem Zerfall des Subjekts selbst die Kraft zu hassen zu schwinden scheint, mag je nach dem Verlauf der weiteren Geschichte den endgültigen Untergang der Menschheit ankündigen oder aber die einmalige Chance bieten, diesem Untergang Einhalt zu gebieten. Kunden Wünsche und Sehnsüchte auszuleben, bevor sie dem Besitzer zur Last fallen können, ist, seit es sie gibt, vornehmste Aufgabe der Kulturindustrie. In der Religion hat sie folgerichtig ein dankbares Sujet gefunden. Von den Teleevangelisten bis zu den Open-Air- und Motorradgottesdiensten, von der Weihnachtsstimmung bis zur weltweit ausgestrahlten Ostermesse, vom Wallfahrtskitsch in Lourdes bis zur Pauschalreise mit Papstaudienz im Petersdom lebt der Glaube von seiner technischen Reproduzierbarkeit. Der islamische, trotz seines Rufes als prinzipienfester Antimodernismus, übrigens kaum weniger als der christliche. Erinnert sei nur an die speziell für Ramadan gedrehten Soaps, die islamistischen Modenschauen für Kopftücher oder die auf Al Jazeera und im Internet heiß begehrten Snuff-Movies dschihadistischer Geiselnehmer. Falsch wäre jedoch die Vorstellung, es nutzten die Pfaffen, Funk und Fernsehen und Masseninszenierungen machiavellistisch für ihre Sache. Kulturindustrie hat stets ein Gespür für das, was sich ihren Regeln unterwerfen lässt. God sells, fast so gut wie Sex. Man denke nur an Mel Gibsons berüchtigten antisemitischen Kreuzigungs-Sadomaso-Splatterfilm Passion of the Christ, der im Übrigen ganz Pseudo-Authentizität komplett auf Aramäisch gedreht wurde, ohne dass es seiner Verbreitung Abbruch getan hätte. Tatsächlich hat die Religion in der Kulturindustrie, der Aufklärung als Massenbetrug, ihren legitimen Nachfolger gefunden. Wie einst auf Gott, nach Feuerbachs Theorie, die Menschen projizierten, zu was sie als Menschen fähig wären, so heute auf die Kulturindustrie, die den Massen ihre ans Kapital abgetretenen Potenzen als Konsumgut vorsetzt. Der Schein, den die Traumfabriken ausstrahlen, gerät dadurch immer auch zum Heiligenschein. Nicht umsonst nennen Fans ihre Stars, ob Fußballtorwart oder Indie-Sänger, so gerne Gott. Religion ist da bloß eine, wenn auch besonders gut geeignete Sparte. Man neigt dabei leicht dazu, den katholischen Hang zu Grandezza, Weihrauch und anderem kultischen Zinnober für besonders kompatibel mit kulturindustriellem Spektakel zu halten. Und tatsächlich hat ja auch der bereits erwähnte Herr Wojtyla einiges an Arbeit geleistet, den Heiligen Stuhl zu entstauben und telegener zu gestalten. Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass die maßgeblichen Fernsehprediger nicht anders als all die verrückten brasilianischen Fußballprofis, die zum Torjubel ihre I Love Jesus Werbebotschaften präsentieren, samt und sonders den diversen protestantischen Sekten entstammen. Tatsächlich nimmt gerade die spartanische, jedes papistischen Pomps abholde Spielart des Christentums in ihrem Ideal des einsamen Zwiegesprächs mit Gott die Situation des modernen Fernsehzuschauers vorweg. Sehr die bürgerliche Entfaltung der Religion, gerade Kraft ihrer Tendenz zur Vergeistigung, zur Kulturindustrie gravitiert, lässt sich an deren Höhe und Endpunkt den theologischen Schriften Schleiermachers studieren. Als Propagandist eines romantischen Protestantismus entrückt der Zeitgenosse Hegels und Schellings, ganz in der Bahnlinie der Aufklärung, die Religion aus allem weltlichen Geschehen. Insbesondere grenzt er sie, äußerlich bescheiden, aber mit dem Selbstbewusstsein der Innerlichkeit, scharf von ihren einstigen Domänen, der Metaphysik und der Moral ab. Statt aktiv auf Weltbemächtigung und Weltveränderung auszugehen, habe sie vielmehr in kindlicher Passivität sich von der Unendlichkeit, an die kein Mensch heranreiche, ergreifen und erfüllen zu lassen. Ihr Wesen, so lautet sein Credo, ist weder Denken noch Handeln, sondern Anschauung und Gefühl. In die Nebelregionen der Empfindsamkeit versetzt, macht es sich der protestantische Glaube so recht gemütlich. Wer nur still und bescheiden die Aussicht auf jenes gelobte Land genießen will, das sich hinter den Grenzen der Aufklärung auftut, den bringt hektische Betriebsamkeit leicht aus der Ruhe. Keinem soll Gott daher zu nahe treten, nicht durch seinen Zorn und nicht durch seine Institutionen. Und selbst die Heilige Schrift, gegen deren wörtliche Auslegung durch Buchstabentheologen Schleiermacher sich scharf abgrenzt, will niemandem mehr etwas vorschreiben. Erst im Jenseits von Wort und Tat eröffnet sich schließlich der Sinn. Dass nämlich das Wesentliche erst nach dem harten Tagwerk des Begriffs der Schufterei der Weltaneignung zu haben ist. Nicht zufällig vergleicht Schleiermacher mehrfach die erhebende Wirkung des Glaubens mit jener der Musik, welche bekanntlich die Seele stärkt. So wird die beschaulich gewordene Religion zum Vorbild jener aufdringlich-unaufdringlichen Dauerbeschallung, die in Bahnhöfen und Einkaufszentren dafür sorgt, dass die Kunden entspannt ihren Geschäften nachgehen können. Der Gläubige als Konsument verweist darauf, dass es nicht allein die protestantische Arbeitsethik ist, der sich der Kapitalismus verdankt. wie wiederum auch die Absorption der Religion durch die Kulturindustrie nur einen Spezialfall ihrer weit allgemeineren Absorption durchs Warenspektakel darstellt. Walter Benjamin hat in einem frühen Fragment zu Kapitalismus als Religion darauf hingewiesen, dass das Reformationschristentum nicht einfach, wie in Max Webers berühmter These, den Kapitalismus durch diese oder jene Eigenschaft begünstigt habe, sondern diese Vergesellschaftungsform selber als eine essentiell religiöse Erscheinung zu begreifen ist. Dass also das ornamentale Pfaffenbeiwerk, mit dem das Kapital sich schmückt, nicht auf bloße Indienstnahme zu reduzieren ist, sondern als Residuum auf einen weit substanzielleren Transformationsprozess verweist. Eine, um im Milieu zu bleiben, ganz und gar weltliche, wie ganz und gar mystische Transsubstantiation. In der Tat ist die sakrale Aura, die den Warentausch umgibt, schwer zu übersehen. Die im 19. Jahrhundert erbauten Lagerhallen der Hamburger Speicherstadt etwa erinnern mit ihren Rundbögen und Klostergängen mehr an Tempel und Kathedralen, denn an nüchterne Zweckbauten. So erlaubt es sich selbst der Pfeffersack mit seinen Kaufmannstugenden, jenen kultischen Dienst an der Ware zu leisten, der den heiligen Weltmarkt gnädig stimmen soll. Was schon dem Hochkapitalismus recht war, ist seiner krisenhaften Zerfallsperiode erst recht billig. Die Cargo-Kulte primitiver Südseestämme, in denen rituelle Landebahnen jene Flugzeuge wieder anlocken sollen, die einstmals das göttliche Manna namens Schokolade vom Himmel fallen ließen, faszinieren weltweit die Anthropologen. Dabei hätten diese in den zahlreichen Jobtrainings, Psychoratgebern, Selbstoptimierungsseminaren und anderen schamanistischen Unternehmungen reichliches Anschauungsmaterial vor Ort. Was in Sozialschmarotzer-Debatten und Castingshows gepredigt und im Bachelorstudiengang oder der Weiterbildungsmaßnahme, im Fit-for-Fun-Workout oder bei Dr. Kawashimas Gehirnjogging, kurz in der rastlosen Arbeit an sich selber, rituell durchexerziert wird, ist als Stand des Bewusstseins vom primitiven Animismus kaum zu unterscheiden. Dass bei Erfüllung aller meiner Pflichten das Kapital mir seine Gunst erweisen muss, dass die Seligkeit in meiner Hand liegt. Es trägt, heißt es bei Benjamin, zur Erkenntnis des Kapitalismus als einer Religion bei, sich zu vergegenwärtigen, dass das ursprüngliche Heidentum sicherlich zu allernächst die Religion nicht als ein höheres moralisches Interesse, sondern als das unmittelbar Praktische gefasst hat, dass es sich mit anderen Worten ebenso wenig wie der heutige Kapitalismus über seine ideale oder transzendente Natur im Klaren gewesen ist. In der Tat finden all die kultischen Handlungen, die Verwertung zu beschwören, in dem Umstand, dass sie als nichts denn als purer Utilitarismus erscheinen, ihren stärksten Halt. Es spiegelt sich darin die allgemeine Bewusstlosigkeit wider, die das Kapital naturnotwendig produziert. und wie unsere Vorfahren hilflos der Übermacht der Natur ausgeliefert waren, die sie als Zorn der Geister, Götter und Dämonen verzweifelt zu begreifen suchten, so haben die heutigen allen Grund, die Naturkatastrophen der Gesellschaft zu fürchten. Selbst wer oben ist, kann nie wissen, welches Schicksal für ihn in petto steht, wenn die rastlose Umwälzung alles Bestehenden, durch welche das Kapital sich erhält, voranschreitet. Nicht anders als die Primitiven huldigen die Bürger dem, was sie zu zermalmen droht. Der Kapitalismus ist daher nicht bloß die Zelebrierung eines Kultes sans Rêve et sans Merci, an dem kein Tag, nicht Festtag in dem fürchterlichen Sinne der Entfaltung allen sakralen Pomps, der äußersten Anspannung alles Verehrenden wäre. Er ist auch und vor allem, wie Benjamin schreibt, der erste Fall eines nicht entsühnenden, sondern verschuldenden Kultus. Vor der ungeheuren Warenansammlung der bürgerlichen Gesellschaft kann dessen einzelnes Mitglied nur demütig auf die Knie fallen. Die maßlose, selbstzweckhafte Verwertung setzt den Wert, diesen unbewegten Beweger, der stets mit sich identisch bleibt, obgleich und gerade weil er in keiner Gestalt dingfest zu machen ist, als legitimen Nachfolger Gottes. Und seine Potenz, die Unendlichkeit der Geldvermehrung, transzendiert den endlichen Horizont jedes Individuums. Die Akkumulation von Reichtum mag den phantasmatischen Versuch des Bürgers bezeichnen, an der kapitalen Ewigkeit teilzuhaben. Jeder neue Besitz aber stößt ihn nur schmerzhafter auf die Beschränktheit alles Irdischen, und keine aufgehäufte Erbmasse ist groß genug, den Eintritt ins Himmelreich des Werts zu verbürgen. Reine Quantität ist, anders als stofflicher Reichtum, unendlich steigerbar. Stets kann Kapital noch vermehrt werden und muss es daher. Stets zeigt der Tauschwert einen Gebrauchswert an, in den er noch nicht übergegangen ist, und erheischt ihn dadurch. Weil die Produktion um der Produktion willen keine Aussicht auf ein Ende mehr kennt, weder Paradies noch jüngstes Gericht, weil selbst Börsencrash und Weltkrieg nur zu noch größeren Akkumulationsanstrengungen anstacheln, wird die Welt zu eben der Hölle, die abzuwenden der Dienst am Wert angetreten ist. Vielleicht ist es daher genau das, was die Menschen dabei antreibt, dem Elend endlich ein Antlitz zu geben. Vielleicht ist das rastlose Mitmachen der verzweifelte Versuch, den namenlosen Gott, dessen Kult sie betreiben, dazu zu zwingen, sein Gesicht zu zeigen, selbst wenn es sich als das des Teufels entpuppt. Sie wissen nicht, was sie tun, sagt Jesus über seine Schänder. Marx, nur um eine Nuance verschieden, stellt fest, sie wissen es nicht, aber sie tun es. Und solange sie tun, was sie tun, in der Hoffnung, es irgendwann zu begreifen, wird die Verblendung bestehen bleiben. Sie beschwören den Herrn ihres Kultes, sich zu offenbaren, aber der schickt ihnen Bilder, in denen sie sich endlos spiegeln können. Auf manchen davon tragen sie, in der Hoffnung, sich nicht wiedererkennen zu müssen, ihre alten, abgelegten religiösen Kostüme. Das Elend der Religion spiegelt sich im Elend der gängigen Religionskritik. Gerade in einem Land, in dem nach Freuds Vermutung schon die Christianisierung nie ganz gelang, ist die Kritik kaum je substanzieller als ihr Gegenstand. Ihren höchsten Ausdruck findet sie im allgemeinen Gequengel darüber, warum katholische Würdenträger nur immer so verbohrte Dogmatiker sein müssen, die den Paaren nicht die Pille, den Schwulen nicht den Segen und den Frauen nicht das Priesteramt gönnen. Ein Gequengel, das, wenn einmal wieder ein Papstdarsteller den Boden einer deutschen Großstadt betritt, von linksradikalen Gruppen in die sattsam bekannten bunten und fantasievollen Aktionen umgesetzt zu werden pflegt. Die irre Vorstellung, die Sancta Ecclesia könne doch einfach statt für Zölibat und Männerbündelei für Schwulenehe, Geburtenkontrolle und Safer Sex eintreten, verrät weniger über die Kirche als über die Bedürfnisse ihrer hiesigen Kritiker. Aus deren Traum von einer besseren Welt, in der Uta Ranke Heinemann einem die Beichte abnimmt, während Homosexuelle freudig zum Altar schreiten und Priester den Kondomgebrauch segnen, spricht die Sehnsucht noch für den intimsten Akt, die Lust ohne Fortpflanzung und den Schwur ewiger Liebe, Deckung von ganz oben zu erhalten. Hierzulande verübelt man der Kirche nicht, dass sie eine autoritäre Institution ist, sondern dass ihre Autorität unter ihrer Altbackenheit leidet. Offenkundig wurde dies zuletzt in den zahlreichen Unmutsbekundungen über die päpstlichen PR-Debakel. Man hatte sich »Wir sind Papst« eine zweite Lichtgestalt nach Franz Beckenbauer erträumt, einen neuen, diesmal spirituellen Führer, um den uns die Welt beneiden würde. Man bekam stattdessen einen schmallippigen Kreis mit schlechter Presse. Statt warmer Worte und Visionen, die nichts kosten, lieferte der Landsmann auf dem Heiligen Stuhl bloß langweilige Exegesen und Disputationen. So begannen die Menschen im Lande das Schlimmste zu befürchten, dass dem jovialen Jesus-Imitator und Gute-Laune-Gruß-August Wojtyla kein deutscher Dalai Obama nachgefolgt sein könnte, sondern horribile dictu ein ganz und gar undeutscher Intellektueller. Unübertroffen brachte das der Spiegel, das Frontgeschütz der konformistischen Kritik, in seiner diesbezüglichen Titelgeschichte auf den Punkt. Ein Mann der Bücher sei der Papst, eingesperrt in den Elfenbeinturm der Theologie. Ein echter Stubenhocker, der den Kontakt mit der Welt stets reduziert. Die Kirche von innen, die alten Traditionen, das ist seine Welt. Und nur was in Büchern steht, ist darin noch wichtig. Ob nun seine Rehabilitierung eines Auschwitz-Leugners oder sein infames und völkermordsverherrlichendes Geschwätz von der Christianisierung, welche die Indios unbewusst herbeigesehnt hätten. Als besorgniserregend gilt Spiegel und Konsorten nicht der durchaus weltliche Aufklärungsverrat, den Ratzinger betreibt, sondern vielmehr, dass er damit den Draht zum kleinen Mann verlieren könnte. Und eben deshalb darf die Rehabilitation einer erzreaktionären Bruderschaft, deren Gründer Juden, Kommunisten und Freimaurern den Kampf angesagt hatte, nicht als das bezeichnet werden, was sie ist. Als strategisch kalkulierter Anschlag auf Vernunft und Wahrheit. Sie hat im Gegenteil als Ausfluss der weltabgewandten Grübeleien eines trockenen Gelehrten mit übertriebenem Hang zur Wahrheitsliebe zu gelten. Oder, wie Wolfgang Thierse, die sozialdemokratische Moralkeule für besondere Fälle, es so schön formulierte, er, Ratzinger, beharrt auf dem Wahrheitsanspruch, das ist nicht verkehrt. Aber er muss ihn verbinden mit dem Respekt vor anderen Wahrheiten. Wenn ein Großunternehmer Image-Schaden erleidet, ist das schlecht für die ganze Branche. Das gilt selbstredend auch fürs Moralgeschäft. Insofern nimmt es nicht Wunder, dass die protestantische Kanzlerin eines säkularen Staatswesens sich berufen fühlte, einige mahnende Worte an den Heiligen Stuhl zu richten. Aus der allgemeinen Papstschelte aber sprach mehr als konfessionsübergreifendes Herrschaftskalkül. Die kollektive Entrüstung nämlich, wie schwer es einem die letzte Bastion der Gegenaufklärung doch mit ihren theologischen Lehrsätzen, dogmatischen Erkenntnissen und kirchenrechtlichen Zwängen macht, sich im Glauben einfach mal gehen zu lassen. Wenn man in Deutschland nie recht weiß, ob sich die Wut von Glaubensgegnern eher gegen die religiösen Dogmen richtet oder gegen die Tatsache, dass diese noch zu wenig willkürlich sind, so sind die Verhältnisse andernorts klarer. Die Streitschriften des Evolutionsbiologen Richard Dawkins und des liberalen Journalisten Christopher Hitchens, The God Delusion und God is not great, haben in den letzten Jahren für einiges Aufsehen gesorgt. Sie treten unter der grundsympathischen Maxime an, mit allem reinen Tisch zu machen, was nicht vor Vernunft und Wissenschaft standzuhalten vermag. Nicht bloß mit rufschädigenden Fanatikern und irregeleiteten Extremisten also, sondern mit sämtlichen Institutionen und Systemen des Aberglaubentums. In der Tradition des großen Lord Bertrand Russell, zu wenig Beweise, Gott, zerlegen beide Autoren lustvoll die logischen Inkonsistenzen und Scheinplausibilitäten der kursierenden Gotteslehren, sezieren deren paranoische Grundlagen sowie infantil-narzisstische Konsequenzen und fördern dabei all die Grausamkeit zutage, die es etwa braucht, um ein Kind mit Denkverboten, Sexualangst und Höllendrohungen zu traktieren. Und sie lassen dabei weder eines der trendigen Hintertürchen, Buddhismus, Skeptizismus, Instant-Esoterik offen, noch die allseits beliebtesten Konsensheiligen wie Mutter Teresa ungeschoren. Als deren buddhistisches Pendant kann der allseits als Friedensapostel und weltweise umschwärmte 14. Dalai Lama gelten, den Hitchens nur am Rande streift. Was zu Herrn Döndrup, den Politiker, Publizisten und andere Prominente vorzugsweise mit seiner Heiligkeit anzureden belieben, zu sagen ist, hat Colin Goldner in einer hervorragenden Monographie zusammengetragen. Dass in der Mönchskutte des Knuffelgottkönigs der Repräsentant einer mittelalterlichen Theokratie steckt, die, als sie noch konnte, wie sie wollte, die barbarischsten Foltermethoden ersann, um das Volk in Verblendung und die Bauern in Leibeigenschaft zu halten. Richard Dawkins und Christopher Hitchens setzen der Gottheit Occams Messer an die Kehle, auf dass es endlich ein Ende habe mit der Verdummung und der Verrohung, die die Religionen befördern und durch die sie sich erhalten. Der Verdienst der beiden, in Zeiten der prozessierenden Gegenaufklärung atheistische Bestseller zu landen, ist kaum zu überschätzen. Und doch kommt er nicht ohne Preis. Was die Fakten, die sie gegen die Religion sprechen lassen, unterschlagen, ist, was in jenen nicht aufgeht. Hitchens und Dawkins wollen zwar alles wissen, was ein Gott der Gesellschaft antut, aber nichts von einer Gesellschaft, die sich Götter schaffen muss. So honorig die Tradition, in der sie stehen, so ist es eben nicht die Marxens und Freuds, sondern die des logischen Positivismus. Weil Gesellschaft sich nicht empirisch verifizieren, sondern nur spekulativ erschließen lässt, hat Denken davor Halt zu machen. Was das Reich der Empirie transzendiert, darin wittern die Autoren das Antlitz der Theologie. Ängstlich vermeiden sie daher alles, was über die Immanenz der Verhältnisse hinausweist. Der Atheismus Hitchens und Dawkins ist noch zu wenig atheistisch. Er wagt sich nur an die offenkundigen Lügen der Religion, nicht aber an die Wahrheit, die sie verbirgt. Denn mit Fakten allein hat man nichts in der Hand. Schon gar, warum so viele sie nicht einsehen wollen. Just wie das Ineinander von Markt und Herrschaft dem gesunden Menschenverstand als mittleres Wunder erscheinen muss, so auch das von Mondlandung und Himmelsmacht. Schon im 18. Jahrhundert haben sich die Aufklärer die Anomalie, die sie inmitten der besten aller Welten vorfanden, nur als Ergebnis arglistiger Täuschung erklären können. Hitchens und Dawkins nun bereichern die klassische Priestertrugsthese um eine quasi biologische Variante. Weil die Phänomene der Natur, Sonnenfinsternisse, Erdbeben oder Fortpflanzung, aus vorwissenschaftlicher Perspektive unerklärlich erscheinen und wir Menschen außerdem mit überdimensionalen Adrenalindrüsen und einem zu klein geratenen präfrontalen Kortex ausgestattet sind, sei unseren Vorfahren quasi gar nichts anderes übrig geblieben, als an die Stelle naturgesetzlicher Ursachen einen anthropomorphen Urheber zu projizieren. Eine Notwendigkeit, derer wir heute, Newton, Darwin und den Entschlüsselern der DNA-Doppelhelix sei Dank, zum Glück enthoben sind. Was wie eine pfiffige Lösung klingt, ist alles andere als das. Die frohe Botschaft vom wissenschaftlichen Fortschritt, an dessen Spitze man sich wähnt, schlägt reflexionslos um in die Jeremiade auf die Zurückgebliebenen. Die aber trifft, dem diskreten Anthropologismus sei Dank, im Zweifel jeden. Von Natur aus egozentrisch und voller Konstruktionsfehler tragen wir Menschen einfach die Nase zu hoch. Und ganz besonders dann, wenn wir die Welt mit Bedeutungen belehnen und uns mit Gottes Hilfe als deren Mittelpunkt imaginieren. Worauf Religionskritiker vom Schlage der Hitchens und Dawkins sich berufen, der Mensch ist zugleich ihr ärgster Widersacher. Weil ihnen ein Begriff davon fehlt, dass die Menschheit nicht einfach unter den Fakten rangiert, sondern sich, Musterfall von Dialektik, als Gattung im geschichtlichen Prozess erst konstituiert, zerfällt alles, was sie über diese zu sagen haben. Und damit auch die Vorstellung von deren Gelingen. Um etwa zu beweisen, dass es zu einem tugendhaften Leben keiner göttlichen Gebote bedürfe, führen sowohl Dawkins als auch Hitchens ein durch evolutionäre Selektionsprozesse erworbenes Moralempfinden ins Feld. Ein solches aber einmal unterstellt, erscheint es ja nur umso unfassbarer, warum die Menschen dennoch stets eher auf die Stimme Gottes als die ihrer Natur zu horchen gewillt waren. So ist das Bild von der Religion als Erbsünde, als selbstverantworteter Sturz aus dem paradiesischen Naturzustand nur konsequent. Es ergänzt, logisch widersinnig und dennoch stimmig, das vom Menschen als niederträchtigem Dauerneandertaler. Menschliche Geschichte erscheint entweder als ehernes, durch präfrontale Kortexe determiniertes Schicksal oder als bloße, ebenso überflüssige wie ärgerliche Aberration. Nie aber als Geschichte im emphatischen Sinne, als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, dessen Potenzial es erst noch zu realisieren gelte. Eindringlich ist dies an Karl-Heinz Deschner, dem führenden deutschen Kirchenkritiker, zu erfahren. In der ungeheuren Menge an Beweisen, die er seiner zehnbändigen Kriminalgeschichte des Christentums gegen die Sancta Ecclesia zusammenträgt, gehen nicht bloß alle Zäsuren unter. Der jüngst erschienene 9. Band, der den Zeitraum von der Mitte des 16. bis Anfang des 18. Jahrhunderts umfasst, widmet dem weltgeschichtlichen Einschnitt der Conquista kaum mehr Seiten als den Machenschaften und Intrigen der christlichen Herrscher untereinander und übersieht so nicht nur das historisch Neue, die Konfrontation der christlichen Eroberer mit einer Menschengruppe, die in der Bibel nicht vorgesehen war, sondern bringt dadurch auch die völkermörderischen Konsequenzen, den Übergang von theologischen zu rassebiologischen Legitimationsstrategien zum Verschwinden. Der ununterbrochene Strom der Lügen, Fälschungen, Gräueltaten und Massenmorde, der vor den Augen der Leserin dahinzieht, verschwimmt schließlich zu einem einzigen undifferenzierten Blutstrom, der als Reaktion wenig mehr als die misanthropische Frage erlaubt, ob eine Menschheit, die sich solches antut, es vielleicht auch nicht besser verdient hat. Deschner selber tendiert dabei zu einem Ja. Für das schwärzeste aller Verbrechen hält der gefeierte Humanist, der sich nicht zuletzt gegen die Amerikanisierung der Welt engagiert, inzwischen den Fleischverzehr. Ich bedauere und betrauere wenig mehr, als dass alle, die Tiere töten, von ihnen nicht getötet werden können. Das immerhin erledigt in immer größeren Teilen der Erde ja inzwischen der Weltmarkt für sie. Die historische Erfahrungsfähigkeit einer Religionskritik erweist sich in ihrer Haltung zum Judentum. Für die Positivisten scheint das kein besonderes Problem zu stellen. Ihnen gilt, auch hierin ganz und gar liberal, jede Gottesverehrung als gleich falsch. Das von Anhängern des Dawkinschen evolutionären Humanismus verfasste Bilderbuch »Wo bitte geht's zu Gott?«, fragte das kleine Ferkel, etwa, das durch den Indizierungsantrag ministerialer Gotteskrieger in die Schlagzeilen geriet, widmet jeder der drei abrahamitischen Religionen jeweils genau drei Doppelseiten, stets peinlich darum bemüht, die abstoßenden Eigenschaften gerecht unter ihnen aufzuteilen. So nachvollziehbar aber der Wunsch sein mag, ganz ausgewogen alle Gottesfürchtigen gleichermaßen vor den Kopf zu stoßen und die multikulturellen Kletzmer-Fans und Islamversteher gleich mit, die jedem Völkchen ihren Aberglauben gönnen, solange es nicht der christliche ist, so wenig wird die abstrakte Gerechtigkeit ihrem Gegenstand gerecht. Sie ebnet genau jene qualitativen Differenzen ein, aus denen Geschichte besteht. Und ohne einen Begriff von geschichtlicher Vermittlung rückt der behaupteten Äquidistanz zum Trotz ganz naturwüchsig das Judentum ins Zentrum der Kritik, als Ursprung des monotheistischen Übels. Radikal sein heißt schließlich, nach dem beliebten Satz von Marx, an die Wurzel zu gehen. Und die, so lehrt die Chronologie, heißt nun mal nicht Jesus oder Mohammed, sondern Moses. Ganz in diesem Sinne bezeichnet Hitchens als den absolut tragischen Tag der Menschheitsgeschichte. Den Aufstand des Judas Maccabäus von 165 vor unserer Zeitrechnung, mit welchem der mosaische Fundamentalismus befestigt und die Hellenisierungstendenzen der frühen Multikulturalisten unter den palästinensischen Juden unterbunden worden seien. Denn das habe schließlich ins Christentum und von dort aus unvermeidlich in die Geburt des Islam münden müssen. Mit der ersten Ursache ist der Prozess entschieden und die Verantwortlichen sind dingfest gemacht. Schon der Ahnherr der positivistischen Religionskritik, Paul Thierry d'Holbach, schrieb in seinem 1766 verfassten Aufsatz »Das entschleierte Christentum« ganz unbefangen »Der rohe und zugleich lächerliche Aberglaube machte das jüdische Volk zum geborenen Feind des Menschengeschlechtes und zum Gegenstand seiner Entrüstung und Verachtung. Als Sklave der Ägypter, der Babylonier und der Griechen« erfuhr es unaufhörlich die härteste und wohlverdiente Behandlung. Ebenso unbefangen aber vermag er im Folgenden festzustellen, das Christentum habe sich nicht nur den schrecklichen Gott der Juden zu eigen gemacht, sondern dessen Grausamkeit noch überboten. Denn die vergänglichen Strafen des irdischen Lebens sind die einzigen, von denen der hebräische Gesetzgeber spricht. Der Christ aber sieht seinen barbarischen Gott voller Wut und ohne Maß sich rächen in alle Ewigkeit. So einfach haben es seine Nachfolger, für die keine metaphysischen Ideen von Himmel und Hölle, sondern allein die Tatsachen zählen, nicht. Schon deswegen, weil es gerade deren Augenschein ist, der das Judentum so schlecht aussehen lässt. Wer es nämlich vor allem auf schlimme Stellen abgesehen hat, wird im Alten Testament unzweifelhaft fündiger als im Neuen, wahrscheinlich sogar als im Koran. In der Tat entstammen Hitchens und Dawkins Belegstellen für die Blutrünstigkeit heiliger Schriften fast ausschließlich der jüdischen. Natürlich mühen sich beide redlich, gar nicht erst in den Ruch der Judenfeindschaft zu geraten. Aber die Behauptung Hitchens, das Neue Testament stelle das Alte mit seiner Bösartigkeit in den Schatten, fällt dem Autor bei allem guten Willen sichtlich schwer zu begründen. Dass die Fälschung historischer Tatsachen, denn darauf kapriziert sich Hitchens in erster Linie, schwerer wiegen soll als die Aufforderung zu Vergewaltigung oder Völkermord, das glaubt man selbst einem Positivisten nicht unbesehen. Der Verzicht auf jede geschichtsphilosophische Spekulation fällt gerade an dieser Stelle den Autoren mit Aplomb auf die Füße. Wenn Hitchens und Dawkins an die Erzählungen aus der israelitischen Frühzeit den Maßstab eines aufgeklärten sittlichen Empfindens anlegen, so ist das kaum weniger anachronistisch als der Versuch fundamentalistischer Prediger, daraus einen Tugendkatalog fürs 21. Jahrhundert zu kondensieren. Sinnvoll zu lesen wären die alttestamentarischen Schauergeschichten vom zornigen Gott und seinen meuchelmordenden Dienern allein im trüben Licht der menschlichen Vorgeschichte. Als Dokument der ungeheuren Kraft, welche die Vergeistigung der mythischen Erzählung zum geschriebenen Wort, des magischen Ritus zum Gebot des Gesetzes, der wilden animistischen Göttervielfalt zum bilderlosen einen Gott einmal gekostet haben muss. We'll be right back. Der Gehalt der Heiligen Schrift muss denen entgehen, die sich den geschichtlichen Stand entgehen lassen, dem er abgerungen ist. Das gilt nicht bloß für die positivistischen Religionskritiker, sondern auch bloß unter umgekehrten Vorzeichen für jene poststrukturalistischen Bible Studies, deren Ergebnisse der Sammelband »Bibel als Literatur« erstmals dem deutschen Publikum zugänglich macht. Programm ist auch dort der Verzicht auf historisch-kritische Methodik, diesmal zugunsten von Saussurescher Textanalyse und Close Reading. Die dokumentierten Aufsätze, welche sich mit einer Ausnahme dem Alten Testament widmen, picken sich aus dessen Korpus die schriftstellerischen Perlen heraus. Und so anregend die Ergebnisse sein können, zu denen sie dabei kommen, so sehr sind sie doch erkauft mit der Konstruktion einer biblisch-literarischen Idylle, aus der die hässlichen, blutigen, eben der Realgeschichte gemäßen Passagen ausgeschlossen bleiben. Der Gehalt der Heiligen Schrift muss also denen entgehen, die sich den geschichtlichen Stand entgehen lassen, dem er abgerungen ist. Eindringlichstes Beispiel hierfür ist die Erzählung von Abraham und Isaak. Sowohl bei Hitchens als auch bei Dawkins firmiert sie als zentraler Beleg für religiöse Unmoral und Kindesmissbrauch. Und zweifellos existiert eine lange Tradition aus Abrahams Bereitschaft, auf Gottes Geheiß seinen Sohn zu opfern, genau das herauszulesen. Die ultimative Pflichterfüllung eines treuen Knechts des Herrn, welcher die ihm auferlegte Prüfung mit Glanz und Gloria besteht. Insbesondere in der christlichen und muslimischen Rezeption. Vor allem der Koran tut alles, um die innere Spannung der ursprünglichen Erzählung zu beseitigen. Während der Abraham des ersten Buch Mose Isaak über dessen Schicksal so lange wie möglich zu täuschen versucht und in seiner Not vorgibt, gemeinsam mit ihm ein Schaf opfern zu wollen, eröffnet der mohammedanische Abraham in Sure 37 seinem Sohn frank und frei, was er vorhat, womit dieser dann auch sofort einverstanden ist. In time, submarine seamounts or islands are formed. Wer sich aber, ob mit Hingabe oder mit Abscheu, auf solche Deutungen festlegt, dem entgeht die entscheidende Schicht der Parabel, die der Absage ans Menschenopfer. Im Engel, der Abraham Einhalt gebietet, verdichtet sich das originär Neue des Judentums. Die Verehrung eines Gottes, der, statt die üblichen rituellen Schlachtungen zu verlangen, sich mit einer symbolischen Abstraktion in Form der männlichen Vorhaut begnügt. The preparation for a dive is always a tense time. When lava pours out near the sea surface, tremendous volcanic explosions sometimes occur. Es sind die Spuren dieser Transition, die bis heute das eigentliche Skandalon des Judentums ausmachen. Dass der mosaische Gott, anders als der christliche und auch der mohammedanische, noch deutlich die Züge seines trüben stammesreligiösen Ursprungs trägt, macht ihn unheimlich. Er sperrt sich gegen seine Restringierung aufs eingehegte theologische Reservat. Nicht einmal, worum es sich beim Judentum genau handelt, um eine Religion, eine Ethnie oder etwas ganz jenseits davon, lässt sich sinnvoll angeben. So einfach es ist, diese Züge in den Riten und Schriften dingfest zu machen, so wohlfeil ist deren Denunziation als unzeitgemäß. Dass der mosaische Glaube einem durch Beschneidung koscheres Speiseregiment und geburtsrechtliche Exklusivität ausgesondertem Volk vorbehalten bleibt, mag allemal archaisch sein. Aber in der Archaik hält er zugleich einem unerhörten geschichtlichen Ereignis die Treue. Dem Bündnis mit dem einen Gott, der in sich die Welt vereint um darin nach wahr und falsch zu unterscheiden. Eben dieser Anspruch ist unlängst wieder unter Beschuss gekommen. Kulturwissenschaftler unter Führung von Jan Assmann haben im Umbruch zum Monotheismus die entscheidende Ursache für die Explosion religiös motivierter Gewalt gesehen. Polytheistische Götter hätten geschichtlich stets koexistieren können. Wo aber ein Gott sich zum einzig Wahren erklärt und alle anderen als Götzen verwirft, würden dem Terror gegen Ungläubige die höheren Weihen verliehen. Von der Ausrottung der biblischen Kanaaniter bis zum Anschlag aufs World Trade Center. Dass Wahrheit totalitär sei und man es mit ihr besser so genau nicht nehme, das hört man in unseren postideologischen Zeiten gerne. Kapital und Kulturindustrie lieben es halt eher entspannt. Dass etwa ein Leben zu Hartz-IV-Bedingungen menschenunwürdig sei, soll schließlich auch nur als eine Meinung unter vielen gelten. Gleichberechtigt etwa mit der, den Arbeitslosen ginge es noch viel zu gut. Wo das durchgesetzt ist, glaubt man dann selbst die irre Idee, die 9/11-Attentäter hätten für ausgerechnet die Wahrheit gemordet und nicht etwa um des Mordens willen. Ich fürchte, heißt es demgegenüber bei Adorno, darin bin ich unverbesserlich theologisch. Es gibt nur eine Wahrheit. Denn ohne Anspruch darauf könnte kein Gedanke gedacht, kein Satz gesprochen, kein Urteil getroffen werden. Auch und erst recht nicht über die Schlechter im Auftrag des Herrn. Aus deren Taten nämlich spricht kein Überschuss, sondern ein Mangel an Wahrheit. Und zwar ganz wortwörtlich. Das Rätsel, über das Gläubige seit jeher sich und vorzugsweise anderen den Kopf zerbrochen haben, ist ja nicht das Wahre, sondern das Falsche. Anders als der Stammesgott, der die fremden Völkerscharen zur Plünderung freigeben kann, ohne sich um die allgemeinen Konsequenzen zu scheren, trägt der eine Gott Verantwortung fürs Ganze. Jedes Übel fällt daher zwingend auf den Schöpfer zurück, der es in seiner Allmacht zugelassen hat. Jede Lüge straft den Lügen, der von der Welt, die er schuf, behauptete, sie sei gut. Wer den Unglauben bekämpft, bekämpft ihn, ob er will oder nicht, immer auch im eigenen Herzen. Zum Gewaltstreich zwingt ihn nicht, dass er weiß im Recht, sondern dass er fürchtet, im Unrecht zu sein. Nicht die göttliche Wahrheit, sondern der menschliche Zweifel an ihr. Kein Grund also, nach postmodernem Vorbild in Wahrheitsfragen aus Prinzip fünfe gerade sein zu lassen, um es dem unterdrückerischen Konglomerat von Logik, Identitätszwang und Heteronormativität mal so richtig zu zeigen. Ganz im Gegenteil. Widerstand gegen die banale Bösartigkeit derer, denen noch jede Autorität recht wäre, um ihre Gewalttaten zu decken, hieße, die Wahrheit ernster zu nehmen als Gott selber. Der einstige Statthalter des Unbedingten erweist sich als selber bedingt durch die Naturwüchsigkeit von Herrschaft. Steht deren irdische Gestalt erst einmal zur Disposition, erscheint auch deren himmlischer Garant als Usurpator. solange die Adequatio Rei et Intellectus ihre Stütze jenseits des Denkens und der Dinge hat, in der allem Irdischen entzogenen Instanz des höchsten Wesens, solange können die Subjekte sich ihrer nie sicher sein. Schon die mittelalterlichen Skeptiker fanden kein Kriterium, sinnvoll zu entscheiden, ob Gott ihnen in seiner Güte erlaube, die Wahrheit zu sehen, oder nicht doch genauso gut ein Trugbild. Und der kartesianische Gottesbeweis, der aus dem Zweifel herausführen sollte, war, anders als das Cogito ergo sum, ein ontologischer Taschenspielertrick. Die Theologie verfällt dem von ihr in die Welt gesetzten Anspruch. Die Wahrheit ist mit den Menschen, oder sie ist nichts. Das veritable Idyll, zu dem so unterschiedliche Autoren wie Hitchens, Onfray oder Deschner den Polytheismus stilisieren, zielt allerdings auf Umfassenderes als das Lob des Relativismus. Das Leben und Leben lassen, welches die heidnischen Götter zelebriert haben sollen, meint in solcher Rezeption wirklich das Leben schlechthin. Kardinalssünde des Monotheismus nämlich sei, so die populäre Meinung, die Aufspaltung der Welt in eine Dies- und eine Jenseitige, eine sinnlich-übersinnliche Vivisektion, welche den Menschen aus seiner Verwurzelung im Dasein reiße und von seiner Natur entfremde. Ausgenommen davon wird manchmal allein der Islam, und das nicht ohne Grund. Nicht bloß, dass seine Vision vom Paradies und überhaupt die Einstellung zur Sexualität an feuchte 68er-Männer-Fantasien erinnert, auch sonst erscheint, was als Legitimationsideologie eines Räuberhauptmanns begann, erstaunlich lebensnah. Weniger mit abseitigen theologischen Erörterungen als mit der handfesten Regelung irdischen Lebens befasst, nervt der Islam wenig mit spirituellen Spitzfindigkeiten, sondern hat ganz undogmatisch im Bedarfsfall immer einen hilfreichen Hadith zur Hand. Das, gepaart mit einem wenig skrupulösen Verhältnis zur Gewalt, macht ihn in postideologischen Zeiten zur idealen Willkürreligion. Vom Einbruch des lebensfeindlichen Gottes in die mythisch unschuldige Fabelwelt unserer Vorfahren lebt Marion Zimmer Bradleys Bestseller Nebel von Avalon genauso wie Jürgen Lodemanns ambitioniert neudeutsche Saga von Siegfried und Kriemhild. Ganz wie von selbst drängt die Beschwörung von Intensität und Fülle des vorchristlichen Zustands zur Romanform. Was darin an matriarchalem Kitsch mitschwingt, mag schwer verdaulich sein. Aber dem literarischen Befund in Toto zu widersprechen, fällt dennoch nicht leicht. Im Namen der Ewigkeit, das Vergängliche zu verachten, entzieht den Menschen die Domäne ihres Willens, ihres diesseitigen Glücks. Die Sakralisierung des Seins schlägt mit Notwendigkeit in dessen Entwertung um. Wenn nämlich die Welt zum Besten eingerichtet ist, von einem Gott, der anders als die vielen Götter keine Fehler macht, dann ist das, was ist, auch alles, was je sein wird. Und nichts könnte schärfer über diesen objektiven Nihilismus urteilen, als das religiöse Verbot der Selbsttötung. Dass die Menschen bei Strafe ewiger Höllenqualen in dieser Welt auszuharren gezwungen sind, statt, wie es nur allzu nahe läge, so rasch es geht, zu einer besseren vorzustoßen. Nur gilt die Aporie genauso und erst recht für den modernen Naturalismus. Die Faszination für die heidnische Ganzheitlichkeit übersieht, dass sich mit der Natur verbunden nur fühlen kann, wer ihrem Zugriff geschichtlich bereits entronnen ist. In den archaischen Kulten war die erste Natur nur insoweit Quelle der Inspiration, als sie zugleich Quelle aller Schrecken war. Aus deren ritueller Reinszenierung erwuchsen die ersten rohen Götter. Das Lob des unverbildeten Menschen, der sich nimmt, wie er von Natur aus ist, statt sich einem jenseitigen Ideal zu unterwerfen, reproduziert diese Schrecken auf höherer Stufe. Nicht mehr der ersten, sondern der zweiten, gesellschaftlich potenzierten Natur. Dawkins Klage, dass unsere Spezies als einzige nicht einfach zum Tierarzt gehen darf, um sich schmerzlos aus dem Elend befreien zu lassen, spricht da Bände. Sein Wunsch, es möge ihm dereinst das Leben unter Vollnarkose herausgenommen werden, als wäre es ein erkrankter Blinddarm, plaudert aus, wie man sich die Überwindung des Speziesismus, die Dawkins im Anschluss an Peter Singer fordert, vorzustellen hätte. Nicht als Erhöhung des tierischen Lebens, sondern als Erniedrigung des menschlichen. Keiner Kreatur wird die Reduktion aufs Kreatürliche gerecht, denn als reine Naturtatsache begriffen, kennt das Leben bloß ein Telos, den Tod. Oder, wie Wolfgang Port einmal bemerkte, der nackte Körper im Biologiebuch gleicht nicht dem Striptease-Tänzer, sondern der Leiche. Dass nämlich Materialismus fordere, den Menschen bloß als Ensemble biochemischer Prozesse zu begreifen, ist ein folgenschweres Missverständnis. Es ist vielmehr das Kapital selber, das mit chirurgischer Präzision das Natursubstrat der Gattung freilegt und von allen theologischen Auswüchsen befreit. Kein Zufall daher, dass die Pfaffen, mit denen man sich in Fragen der Abtreibung aufs Messer bekämpft, im Widerstand gegen genetische Selektion und Sterbehilfepropaganda zu den letzten Verbündeten rechnen. Für das, was im Menschen der Entwürdigung zur disponiblen Biomasse widersteht, kennt auch der Materialismus keinen anderen Begriff als den von Naturalisten wie Postmodernen gleichermaßen übel beleumundeten der Seele. Bei dessen Bestimmung allerdings verlässt er sich auf keinen Beistand von oben. Denn was die Pfaffen damit implementieren, um das Individuum seiner Nichtigkeit, dem bloß Naturhaften, zu entheben, degradiert ja gleichfalls den individuellen Leib zur bloßen vergänglichen Trägersubstanz, zum Kerker des göttlichen Funkens. Damit nicht alles eitel sei, wird vom Daseinenden als unwesentlich abgestreift, was ihm und nur ihm allein eigen ist. Stets vertrug sich daher die Beschwörung der unsterblichen Seele mit der Tortur des sterblichen Leibs. Wahr ist der Begriff der Seele nur, wenn darunter kein Ding mit Ewigkeitswert verstanden wird, sondern ganz im Gegenteil, das Zerbrechlichste und damit Kostbarste. Seele ist das, worin der Leib zu mehr als Leiblichem zusammenschießt und was also mit ihm gebrochen werden kann. Als das, was den Einzelnen individuiert, indem es dessen bloße Individualität transzendiert, steht sie ein für das Glück, wenn das, was im Subjekt, mit dem, was im Objekt mehr ist als sie selber, korrespondiert. Den Glücksfall authentischer Erkenntnis. Mit der Wahrheit steht daher die Theologie dort im Bunde, wo sie ihren Keil ins bloße Gegebensein treibt. Der Sinn, mit dem sie die Ritzen des Weltenbaus zu stopfen sucht, verfällt leicht genug der Kritik. Was die Menschheit ihr verdankt, ist ganz im Gegenteil der Sprung im Dasein, ohne den sie nicht einmal als Gedanke möglich wäre. Keine Wahrheit, auch nicht die der Gattung, ohne die Spaltung in Subjekt und Objekt. Keine Reflexion, das Hin und Her der Gedanken, ohne Spaltung im Subjekt selber. Nach Gilbert Keith Chesterton, dem großen katholischen Freigeist, beweist sich die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen genau darin, dass er sie der Harmonie mit sich und ihrer Umwelt entreißt. Liebe will das Individuelle. Liebe will daher das Geschiedensein. Dass Gott die Welt in kleine Stücke zerbrochen hat, begrüßt das Christentum mit instinktiver Freude, denn es sind lebendige Stücke. Alle modernen Philosophien sind Ketten, die binden und behindern. Das Christentum hingegen ist ein Schwert, das schneidet und befreit. Keine andere Weltanschauung lässt zu, dass Gott über die Aufspaltung der Welt in lebendige Seelen frohlockt. Eben deswegen ist so schwer zu bestimmen, ob die Vertreibung aus dem Paradies nun eigentlich die Strafe oder den Lohn für Evas Ungehorsam darstellt. In Peter Hacks Worten: Gott schimpft, aber er macht ihnen Hosen. Oft ist ja bemerkt worden, dass die Heilige Schrift den Garten Eden zwar an den Anfang, beileibe aber nicht in den Mittelpunkt stellt. Die paradiesische Alleinheit mit Gott ist nicht mehr als ein Vorspiel. Den eigentlichen Beginn der menschlichen Zeitrechnung, das Kernstück der Tora, bildet stattdessen der Auszug aus Ägypten. Dessen konstitutiver Beitrag zum Fortschritt aber besteht nicht bloß im Entschluss, die Sklaverei nicht länger zu ertragen, sondern, ganz wortwörtlich, im Fortschreiten. Was die Exodus-Erzählung religionsgeschichtlich einzigartig macht, ist die Tatsache, dass der Zug ins gelobte Land nicht zurück an einen mythischen Ursprung führt, sondern vorwärts in eine unbekannte Zukunft. Ist aber der Fortschritt, der Bruch mit der mythischen Zyklizität der Zeit einmal als solcher gesetzt, bedeutet jedes dahinter eine Regression. Denkmöglich wird das Paradies nur noch als Chiffre jenes unnennbaren Verlustes, der die Menschheit freisetzt zur Geschichte. Vielleicht erklärt das die Blässe so vieler jüdisch-christlicher Paradiesvorstellungen. Das Gesamtbild, das sich aus den reichlich uninspiriert zusammengestellten Fragmenten in Vorgrimlers Geschichte des Paradieses und des Himmels ergibt, erscheint jedenfalls so amorph, wie das der Hölle üblicherweise klar konturiert ist. Das Paradies zerbirst an seiner eigenen Dialektik. Der vollkommene Zustand, lehrt die Schöpfungsgeschichte, muss noch, soll ihm nichts fehlen, sein eigenes Gegenstück enthalten, das Unvollkommene. Weist nichts in ihm über ihn hinaus, schlägt er um in tödliche Starre. Wenn Peter Hacks von der Aufgabe der marxistischen Kunst spricht, das Christentum vor den Christen zu retten, und dabei nicht allein dessen aufhebenswerte Schönheiten im Sinn hat, sondern ausdrücklich auch dessen aufhebenswerte Erkenntnisse, dann geht es ihm, wie Chesterton auch, um genau diese Theodizee der Negativität. Dass das Bewusstsein dessen, was fehlt, Bedingung von Bewusstsein überhaupt ist, seiner Wahrheit. Ohne die perennierende Negativität gäbe es weder Möglichkeit noch Grund, sich im Objekt zu verlieren, um es erkennend zu bewahren. Zu erkennen also im Sinne des Biblischen, und sie erkannten einander als Mann und Frau, die eben die Liebe zum anderen meint. Und die schönste Interpretation dieser Äquivokation, Spiegel ihres utopischen Gehalts, findet sich in Miltons Epos Paradise Lost. Dass Adam nicht aus Schwäche oder Ignoranz vom Apfel kostet, sondern im festen Entschluss, lieber auf ewig von Gott getrennt zu werden, als jemals von der gefallenen Geliebten. Wie blass wirkt demgegenüber der Herr mit seinen geschlechtslosen Heerscharen. Nicht der Mensch, sondern Gott ermangelt des Entscheidenden, eines ursprünglichen Mangels. Jener unstillbaren Begierde, die der Verlust einer ursprünglichen Einheit speist. Vollkommen identisch mit sich fristet das höchste Wesen das Dasein eines Eigenbrötlers, der, wie das Alte Testament berichtet, gerne mit sich selber redet. Alles zu sein und zugleich der eine, verwickelt halt laufend in Widersprüche. Kein Zufall, dass sein Ebenbild in doppelter Ausführung kommt. Kein Zufall auch, dass genau das es seinem Schöpfer überlegen macht. Vor seinen eigenen Widersprüchen rettet Gott, das ist sein immerwährendes Dilemma, kein höheres Wesen und erst recht keine christliche Trinitätslehre. Bürgen nicht die Menschen für ihn, ist's um ihn geschehen. Verleugnet aber die Gattung, wie sie es gewöhnlich tut, stattdessen sich selber, stehen noch und gerade ihre profansten Taten für das ein, was ihr möglich wäre. Nur durch Profanisierung sind die hochheiligsten Versprechen der Menschheitsgeschichte einzulösen. Zu retten, was, als wenn auch verkehrte und verdrehte, so doch zugleich gigantische Geistesanstrengung in jener Blutspur nicht aufgeht, welche die Religion durch die Jahrhunderte zieht. Und die Fragen, die sie dem Materialismus aufgibt, werden ohne göttlichen Beistand nur umso drängelnder. Wie jenes Unbedingte zu fassen wäre, dessen die Wahrheit bedarf, um sich über die Dinge zu erheben. Worin also die Bedingung der Möglichkeit von Transzendenz, des Überschusses übers Bestehende, kurz des Neuen, besteht. Das macht den unterschwellig theologischen Charakter jeder Revolutionstheorie aus, die es ernst meint. Ihr ist es, um eine Welt zu tun, der gegenüber sich die Subjekte nicht in Selbstbehauptung verhärten müssten, eine, die wahrhaftig wie von Gott geschenkt erschiene. Ein freier Menschen mag nach Marxens berühmtem Satz das aufgelöste Rätsel der Geschichte darstellen, aber er muss diese Geschichte als eine der Freiheit zugleich erst konstituieren, kann nicht bruchlos aus ihr hervorgehen. Und erst recht nicht als Ergebnis der souveränen Willkür jener Subjekte, die es noch gar nicht wirklich sind. Als das genuin Neue sprengt der Kommunismus das Gleich um Gleich der Vorgeschichte, das Kontinuum von Gewalt und Herrschaft, Ursache und Wirkung. Ihm eignet daher ein Moment, für das es kein anderes als das theologische Vokabular gibt, das des Wunders. Der befreite Zustand wäre gerade einer, der mehr wäre als redlich verdient. Erlösung ist keine Prämie, schreibt Walter Benjamin in seinem Kafka-Essay. Sein Werk macht die Probe darauf, was es heißt, keine Instanz mehr über sich zu haben, vor der Ansprüche geltend zu machen wären. Die Welt, der es gilt, erweist sich als wahrhaft gottverlassen. Eben darum aber als eine, in der wahre, das heißt nicht theologisch vorgegebene Praxis möglich ist. Und diese kann in tiefster Konsequenz nichts anderes sein als zerstörerisch, gerichtet auf die Zertrümmerung jenes organisch gefügten falschen Ganzen, das keine Luft zum Atmen lässt. Gegen die profane Hölle, in der wir leben, mobilisiert Benjamins revolutionärer Messianismus den disruptiven, sprengenden, eben negativen Gehalt der Theologie. Seinen nachhaltigsten Ausdruck findet dieser Zug in einem fast unscheinbaren, aber umso großartigeren Satz des Passagenwerks. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Wie der kafkaische Prozess, nach Benjamins Deutung, durch die pure Dauer der Verhandlung ins Urteil umschlägt, so auch der rastlose Vollzug des Immergleichen ins Verhängnis. Theologische Erfahrung wandert hier gänzlich ins Profane ein, um dessen dämonisches Antlitz hervorzukehren und dessen mythische Unausweichlichkeit zu erschüttern. Irdische Glückseligkeit wäre davon nämlich nur um ein weniges unterschieden. Messianisch ist die Natur und damit auch die Naturgeschichte des Kapitals gerade aus ihrer ewigen und totalen Vergängnis. Sie indiziert die Erlösungsbedürftigkeit alles Irdischen, derer eingedenk zu sein, selber die Hoffnung auf Erlösung vorstellt. Denn das Eingedenken revidiert die Endlosigkeit des Leids, auf dessen Unabgegoltenheit es verweist, und ebenso die Flüchtigkeit des Glücks, dem es im Versprechen Dauer verleiht. Ausgesprochen findet sich dies in jener jüdischen Legende, die Benjamin im Kafka-Essay referiert. Eine Prinzessin, die verbannt fern ihrer Landsleute in einem fremden Dorf schmachtet, erhält Nachricht von ihrem Verlobten. Er habe sie nicht vergessen und sei auf dem Weg zu ihr. Um das Dorf, dessen Sprache sie nicht versteht, an ihrer Freude teilhaben zu lassen, richtet sie ein Festmahl aus. Der Verlobte, so der Talmud, ist der Messias. Die Prinzessin, die Seele. Das fremde Dorf, der Körper. Und die Legende, die Antwort darauf, warum die Juden am Freitagabend ein Festessen feiern. Derart als Einstand von spirituellem Glück und sinnlichem Genuss wäre Versöhnung historisch-materialistisch zu denken. Denn es ist ja nicht nur die Entfremdung vom Leib, die in die Anweisung auf dessen Verwöhnung umschlägt. Es ist die Abwesenheit des Messias selber, die ermöglicht, dass sein Wort im denkbar unmittelbarsten Sinne Fleisch werden kann. Fleisch zu einem Festmahl, das beständig wiederholt, die sehnsüchtige Erwartung der Erlösung in Szene setzt, welche von Erfüllung nicht mehr zu unterscheiden ist. Das war für heute Sachzwang FM mit einem sehr klugen Aufsatz von Lars Quadfasel. Gottes Spektakel zur Metakritik von Religion und Religionskritik. Dieser Essay ist in der Zeitschrift Extrablatt erschienen, in Ausgabe 4 und Ausgabe 5. Im ersten Teil wurden Aspekte des ungeglaubten Glaubens behandelt. Oder auch der heilige Schein des Kapitals. Im zweiten Teil ging es dann um die Kritik an der Religion, betitelt Liquidation Gottes, Rettung der Theologie. Am Mikrofon verabschiedet sich Dr. Indoktrinator. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sachzwang FM. Der ideologische Staubsauger.